Pack. Englandsliga, Ostlandsliga, Panzer und die Flak. Fallschirmjäger grau, Kriegsmarine blau. Wir marschieren in Schritt und Tritt und alle singen mit. Wir kommen wieder, wir kommen wieder. Autos rattern, Fahnen flattern, Menschen schreien Hurra! Heute sind wir Frontsoldaten siegreich wieder da! Blumen am Gewehr, Jubel um uns her! So sind wir wie nie zuvor durchs Brandenburger Tor! Wir kommen wieder! Überall verstreut, die wir jeden Feind geschlagen, hier marschieren heute. Strahlend jung und frei, an dem Mann vorbei, der mit uns Geschichte macht und über Deutschland wacht. Wir kommen wieder, wir kommen wieder, wir kommen siegen durch den Mann auf. Wir eines Tages, wir eines Tages, ist auf der letzte Kriegsball auf. Wir kommen wieder, wir kommen wieder.